Anfangs machst du es nur Samstag ab. Und du fühlst dich cool, wie ein Gangster oder ein Rockstar. Weißt du, du steckst eine Stunde lange Weile drin. Das ist Peanuts. Eine unbedeutende Angelegenheit. Und du bist so gut drauf, dass du schon Dienstags überlegst. Dann Mittwochs. Und schon hast du dich erwischt. Jeder Klischee ist einfach gesagt, wie lange der Sneaker sieht. Aber das ist nur ein We'll be right back. Ah!